Sprachgestaltung. Steuerung und Klärung. Was von den Vorgaben dieser Welt, in welcher wir uns aufhalten, gerade für uns zugänglich ist, das kann uns auch bekannt sein. Es sollen jederzeit irgendwelche Bedingungen gelten, welche etwas für uns bestimmen können.